Tag und Zeit und zugleich, sag mir wann und wo kann ich dich wiedersehen? Wann und wo willst du heute schlafen gehen? Wann und wo rufst du mich an? Hallo! Und Tag und Zeit und zugleich, sag wann und wo. Sag mir wann und wo.